Nein, wir schaffen es einfach nicht, so häufig wie ihm auch den Holzpfahl ins Herz rammen. Der Vampir ist einfach nicht tot zu kriegen. Und reden wir mal gar nicht vom alten Sack Dracula, sondern von Bill und Eric aus der wunderbar durchgeknallten Fernsehserie True Blood. Oder reden wir jetzt von Jerry aus Fright Night. Das ist ein furchtbarer Name für einen Vampir, Jerry. Mag sein, aber das dicke Ende kommt für Charlie noch. Die Story über den Vampir als Nachbarn. Hey, Kleiner. Du beobachtest mich und ich dich. Den Blutsauger, der unter Zuhilfenahme von Charlies Mutter und dessen Freundin ein blutiges Festmahl plant. Gut, diese Geschichte sprüht nicht gerade vor Originalität, aber es macht doch einen unheimlichen Spaß, Colin Farrell als Vampir in Fright Night zuzuschauen, diesem Hollywood-Star, der nach seinen Partynächten auch ohne Make-up immer schon ziemlich untot aussah. Zusammen mit Toni Collette als leicht somnambuler Mutter, die den Vampirbiss gut mal vertragen könnte, spielen Farrell und Jungstar Anton Yelchin mit sichtbarem Vergnügen. Charlie will Mutter und Geliebte, oder war sie es noch gar nicht, vor der Vaterfigur in Persona des Vampirs retten. Ich bring ihn zur Strecke oder er mich. Nichts dazwischen. Denn die Beißzähne des Untoten sind ja Phallusersatz und das Blut. Naja, in jedem Fall für Psychologen und Nicht-Psychologen unter uns Kinogängern. Fright Night von Craig Gillespie. Empfehlenswert. Ja, der Tod geht gut im Kino. Was wäre denn schon die Sissi-Trilogie ohne die Tuberkulose, die die österreichische Kaiserin dahinrafft? Schicksalsjahre eben, vor inzwischen 54 Jahren einer Kaiserin und heute in »Kein Mittel gegen Liebe«, die der Vizechefin einer Werbeagentur. Nach dem Arztbesuch sitzt Kate Hudson als Werberin Marley beim Abendessen mit ihren Freunden, alle lachen, und dann kommt der präzise gesetzte Tiefschlag. Willst du noch? Gibt das bloß nicht, Stanley? Ach kommt, Leute, so schlimm ist es nicht. Ich habe Krebs. Ich habe Krebs. Pause. Erstarre. Ich war letzte Woche beim Arzt. Ich dachte, es wäre nur der Stress, aber das stimmt nicht. Der deutsche Titel von Nicole Cassels Film »Kein Mittel gegen Liebe« beinhaltet durchaus Präzises, weil einen Film über eine Frau, die stirbt, mit einem schmanzettenhaften Arztroman zu verquicken, dagegen hilft wohl keine Vernunft. Also, Darmkrebs, Marley wird sterben, trifft aber vor allem noch vorher... Ich würde gern, aber es gehört sich nicht für einen Arzt, mit einer Patientin auszugehen. Gal Garcia Bernal, ihren Arzt in Liebe. Der Mann ist vom Fach. Krebs stört da nicht. Wenn wir beide dicht halten, erfährt's keiner. Kein Mittel gegen Liebe ist eine perfekt konfektionierte Hollywood-Erzählmaschine. Und der Tod? Da es wirklich nicht besser zu sagen ist, sei hier Kollegin Birgit Glombitzer aus dem IPD-Film zitiert. Die schreibt, das Sterben verläuft glatt und ansehnlich. Naja, wat wollen wir mehr? Kein Mittel gegen Liebe von Nicole Cassel, annehmbar. Das 20. Jahrhundert der Nazizeit und des Stalinismus aus der Sicht von drei Kindern. Eine Szene an einem See, wenn die beiden jüdischen Geschwister Abrascha und Larissa und ihre nicht-jüdische deutsche Freundin Hanna sich in Markus O. Rosenmüllers Film »Wunderkinder« als Musikbegeisterte ihrer Freundschaft versichern. Und? Hast du weiter komponiert? Abrascha und ich haben eine Abmachung. Dieses Stück ist nur für echte Freunde. Weil nur echte Freunde es hören können. Larissa und ich haben uns allerdings gefragt, ob du es nicht auch schon manchmal hörst. Im Ernst? 1939 in der Ukraine. Abrascha und Larissa sind musikalische Wunderkinder, spielen gar vor Stalin. Hanna, kein Genie wie die beiden, ist Tochter des deutschen Brauereibesitzers Reich, gespielt von Kai Wiesinger. Die ukrainische, jüdische und die deutsche Familie in den Wirren kurz vom deutschen Angriff auf die Sowjetunion. Die deutsche Luftwaffe bombardiert russische Armeestellungen. Hitler und Stalin haben einen Vertrag geschlossen. Sie haben sich Neutralität garantiert. Bald gilt der deutsche Brauereibesitzer als Spion der Nazis und die jüdischen Freunde müssen ihn verstecken. Doch als die Nazis kurz danach die Ukraine erobern, sind Abraschas und Larischas Familie nun von Deportation und Tod bedroht und die Reichs müssen ihnen das Leben retten. Wunderkinder erzählt sehr schön aus der Perspektive der Kinder. Warum allerdings deutsche Filme über die Nazizeit, wie jetzt Wunderkinder oder auch Hans Steinbichlers »Das Blaue vom Himmel« offenbar standardmäßig zum Mittel der Rückblende greifen? Wird ein Schicksal kinotauglicher, nur weil ein Mensch der Jetztzeit sich an die Vergangenheit erinnert? Wohl kaum. Wunderkinder von Markus O. Rosenmüller, empfehlenswert.